Ja, und nach Soulstu geht es weiter bei FSK 93.0, 101,4 im Kabel und als Livestream empfangbar unter www.fsk-hh.org mit Klingding. Klingding, der Sendung für aktuelle experimentelle Musik, nicht nur in Hamburg. Und heute habe ich wieder einen Studiogast hier im Studio, Felix Meyer. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Und kurz vorgestellt, Felix Meyer ist als Komponist, Posaunist und Klangkünstler aktiv im Bereich der experimentellen Musik. In Bands, Kollektiven und Ad-Hoc-Gruppierungen lotet er Grenzen improvisatorischer und instrumentaler Praxis aus. Als Komponist beschäftigt er sich mit alternativen Notationsmöglichkeiten wie Text und Gamepieces, Videopartituren und Improvisationskonzepten. Darüber hinaus arbeitet er in multidisziplinären Kontexten mit Literatur, Film, Tanz, Theater und Performance und organisiert die Konzertreihe Sonopol. In installativen, ortsspezifischen Arbeiten beschäftigt er sich mit den Möglichkeiten des Gelingens von Kommunikation, Verbindung und Beziehung über immer verfremdende Hilfsmittel. Ausgehend von pandemiebedingten Verschiebungen und Verfremdungen sowie den Erfahrungen von Isolation, Vereinzelung und des Auseinandersetzens mit dem Verhältnis von Nähe und Distanz erforscht er unter anderem die Möglichkeiten, die sich durch Bearbeitung, Verfremdung und Gestaltung von Klangmaterial mit Dosentelefonen ergeben. Was das im Einzelnen bedeutet und wie das klingt, das werden wir gleich in der Sendung hören. Vielleicht zunächst einen Track, der gerade einen Preis bekommen hat. Mehr dazu gleich. Ein kurzer Track, der den Titel Slowbell hat, soweit ich das hier sehen kann. Und als wir uns, bevor wir uns hier eingerichtet haben im Studio, bekam ich die Info, dass du dafür einen Preis bekommen hast. Was hast du denn für einen Preis bekommen? Das war so ein Wettbewerb von dem Musikdesign-Studiengang der Hochschule in Trossingen. Und das war der zweite Teil von zwei Wettbewerben. Den ersten habe ich gar nicht mitbekommen, da das war im Dezember. Da gab es so Adventskalendermäßig jeden Tag wurden da Aufnahmen hochgeladen, wo dann die Aufgabe war, in 24 Stunden was draus zu komponieren. Ich glaube maximal eine Minute. Bei diesem zweiten Wettbewerb, der jetzt im Januar über war, sollten dann möglichst alle dieser 24, sind dann pro Tag gab es halt einen Ausgangsdingsbums sozusagen, also so Sachen wie Drucker haben die Leute da aufgenommen, lauter so Weihnachtssachen irgendwie, Backblech, Geschenkpapier, also ja, die Sachen, die wir gerade gehört haben auch und Genau, daraus sollte dann ein maximal 1,50 langes Stück komponiert werden. Mhm. Genau. Und du hast es dann, hast was ausgewählt und dann so ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern ziemlich viel wahrscheinlich bearbeitet. Ich glaube, das war auch die Aufgabe, dass man nicht groß bearbeiten soll, und ich habe eigentlich auch quasi gar nichts bearbeitet. Also bei diesen stehenden Klängen, das sind so Röhrenglocken, da habe ich halt den Attack irgendwie abgeschnitten und dann so reingefädelt, so, aber okay. Sonst sind die Sachen eigentlich so, wie die aufgenommen wurden und hochgeladen wurden. Ja. Okay. Und gibt es eine Preisverleihung? Das gab irgendwie es gab eine Veranstaltung vorgestern, auch mit Stream, aber da wusste ich gar nicht irgendwie. Okay. Gut, das ist jetzt Arbeit am Computer, mehr oder weniger wahrscheinlich. Ja. Und wir haben uns ja kennengelernt, da hast du Posaune gespielt. Ich glaube, das erste Konzert, wo ich mit dir zu tun hatte, war irgendwie mit Raphael Toral, so ein Konzert in der Hörbar. Und das ist auch so ein bisschen deine Geschichte, also dass du mit der Posaune schon relativ früh angefangen hast, Musik zu machen. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Nee. 12, 13, irgendwie sowas. Okay. Da hast du dann, war das für dich irgendwie reizvoll, die Posaune zu spielen, oder wolltest du in dem Zusammenhang agieren? Nö, das war eigentlich eher recht zufällig. Ja? So, also ja, da komme ich aus Süddeutschland, und da ist irgendwie, gibt's Blasmusik, weiß ich nicht, Tradition, oder jedes Ort hat eigentlich irgendwie so seine eigene Blaskapelle. Und mein Vater ist immer noch auch im örtlichen Musikverein, und seine ganzen Geschwister waren das auch, und ja, so war das irgendwie eigentlich so ein bisschen klar, dass ich das auch machen soll irgendwie, oder ja, keine Ahnung. Und dann war eigentlich so, dass da Posaunen sozusagen gesucht wurden, oder das sinnvoll war, irgendwie Posaune zu lernen, weil der Musikverein das brauchen kann. So war das eigentlich, ja. Genau. Und das hat aber nicht zu so einem Bruch irgendwann geführt, dass du, also dich so ein bisschen von dieser musikalischen Welt getrennt hast, rein räumlich, und vielleicht auch von deinen musikalischen Präferenzen, dass du dann irgendwie ein neues Verhältnis zu der Posaune erstmal herstellen musst. So einen gab es vielleicht schon, aber ich glaube, das war deutlich später, wie ich mein Posaunenstudium abgebrochen habe. Ich glaube, da gab es so ein, wo ich dann auch eine Zeit lang nicht so konventionell üben wollte und so. Und dann irgendwie diese Improvisation halt so sehr spannend fand irgendwie. Und ja. Mhm. Ah ja, gut. Und du hast vorgeschlagen, als nächstes Stück ein bisschen längeres Stück von fast 9 Minuten anzuspielen, das auch relativ aktuell ist. Ja, das war eine Installation in Köln im Oktober, glaube ich. Ja, und ich finde das sowieso alles ein bisschen schwierig, diese Installationsaudios dann, ich bin mir nicht sicher, wie gut die so funktionieren, aus ihrem Kontext rausgerissen und dann nur angehört so. Aber natürlich arbeite ich dann auch weiter und ändere nochmal manches irgendwie. Ich ja, habe es jetzt länger auch nicht gehört und bin gespannt. Ach so, bist selber gespannt. Ja. Aber vielleicht kannst du nochmal den Kontext, in dem das, was wir jetzt hören werden, da zu hören war, also in Köln. Ja, das war eine Gruppenausstellung im LTK4. Das ist ein Verein, am Ende sind es, glaube ich, 2 Leute, die das kuratieren, die in der Lutherkirche haben die schöne Möglichkeit, dass sie den ganzen Turm mit Klangkunst das ganze Jahr über bespielen können. Da gibt es dann 4 Ebenen, 4 Etagen. Ich war in der allerletzten, direkt unter den Glocken, hatte ich ein Ölfass reingehängt, was so ein Exciter drauf montiert hatte. Und ja, genau, also darüber wurde dann abgespielt und das Fass als Resonanzkörper irgendwie und Lautsprecher irgendwie, genau. Okay, und das Material, das du da reingespielt hast? Das Material ist, da hatte ich im September, glaube ich, war das erste Mal mit einem Ölfass was gemacht in Kiel beim Futur 3 Lotsen. Die konnten das nicht das gesamte Festival machen, wie sie, glaube ich, 2 Jahre das schon gemacht hatten, weil sie halt ja, die Fördergelder nicht bekommen haben. Und da war das Thema Ever a Lot, Ever a Little. Und warum auch immer habe ich da eigentlich auch das erste Mal, dass ich so richtig Fremdmaterial benutzt habe, mich mit so Unterwasseraufnahmen beschäftigt und die dann transponiert und über das Fass abgespielt und neu aufgenommen und dadurch irgendwie so ein bisschen verfremdet, weil ich das halt schon schwierig fand, dass wenn man jetzt zu sehr irgendwie so eine Wale oder irgendwie da assoziieren kann irgendwie. Genau, und da gab es aber, finde ich, interessante Klänge bei und die habe ich dann in dem nächsten Ölfass-Ding einfach weiter verwendet. So. Ach so, ja. Okay. Gut, das hören wir jetzt. Thank you. das Stück Shift von Felix Mayer von einer Klanginstallation aus Köln, eine praktisch bearbeitete Aufnahme. Und ich glaube, wir kommen jetzt weiter zu einem Feld, was relativ neu ist für dich, oder sehe ich das? Ja, doch schon. Falsch, ja, schon. Es geht um Hörspiel im weitesten Sinn, oder? Also ist auch so, dass das, die haben wir jetzt noch gar nicht gemacht, die Installation, ja, aber dass das Audio für eine Installation ist, im anderen Fall war es andersrum, da haben wir zuerst die Installation gemacht und dann, um das aufzubereiten, oder ja, weil die Sachen eh da waren und ich immer schon irgendwie ein großer Hörspiel-Fan eigentlich irgendwie bin und lange auch sowas machen wollte und macht super viel Spaß auf jeden Fall, ja. Und wie ging der davor so jetzt so mal? Also gab es ein bestimmtes Thema, das euch irgendwie beschäftigt hat oder gab es eine Vorgabe von dem Veranstalter, womit ihr euch irgendwie, auf das ihr euch beziehen solltet, könntet? Gut, ich meine, in dem Fall geht das eigentlich von Maria Lies aus, Maria Lies Schulz, die den Text geschrieben hat und auch das eingesprochen hat. Ja, ich glaube, sie ist einfach allgemein interessiert an irgendwie so einer Stadtpolitik-Entwicklungsthematik irgendwie so und ist in dem Fall jetzt vielleicht eher so ein utopischer Ausblick irgendwie auf, wie Stadt vielleicht auch cool sein könnte. So, ja. Ach so, okay. Hört sich spannend an. Lass uns mal anhören. Okay, gut. Eine Stadt, in der die Betten wie Tische in einem Restaurant täglich neu zu beziehen sind. Keine Gewohnheit, Rotation. Jede Nacht in neuen Vierergruppen verbracht. Oder geschlafen à la carte. Oder vom Kellner zu Bett gebracht. Oder im Licht der Nachttischlampe etwas filetiert. Die auf Beweglichkeit gefußte Stadt. Rotation oder Stillstand der Bewohner, während die Stadt sich dreht. Verzicht auf Fahrzeuge durch urbane Eigendynamik. Oder Verlagerung in die zweite Ebene, von oben herab, Vogelperspektive, Gesamtsicht. Eine Stadt, in der der Kaffee durch die Leitung strömt. Sobald man den Wasserhahn aufdreht, fließt es heiß in die Tasse. Eine Stadt, die über Nacht eintritt. Wo Brachland war, nach Aufziehen der Vorhänge, eine Skyline. So schnell kann es gehen, wenn nur die richtigen Kräfte am Werk sind. Eine Stadt, in der nichts bestellt wird, das sich nicht erlaufen ließe. Somit ein ständiges Laufen durch die Stadt, eine Ameisenbewegung, ein Flirren in den Straßen. Keine Gewohnheit, Rotation. Weiter oben sagtest du aber Stillstand der Bewohner. Ja. Weiter oben gibt es nicht mehr. Es gibt auch keine Stockwerke mehr. Alle wohnen auf derselben Ebene, mit Zugang zu einem Garten. Rotation als Ausgangswünschen. Jetzt, da ohnehin alles kreist, rotierende Hirne. Aufgewacht mit dem Gedanken des Nachbarn, der wiederum heute denkt, wie ich gestern. Die Gedanken als Gemeinschaftsraum, aus dem jeder etwas ausleiht. Schlüssel beim Portier erfragen. Eigentlich gibt es doch Treppen. Schiebevorrichtungen garantieren einen reibungslosen Ablauf der Stufen, die im Ernstfall auszufahren sind. Dieser Ernstfall tritt ein, wenn a. die Füße verkleinert wurden, b. das Schuhprofil, in Klammern die Rillen, abgelaufen ist, c. die Zehen durch Eiseskälte zum Block erstarrt sind. In diesem Fall ist das Treppengeländer ebenfalls auszufahren und ein Klang von Nebelhorn sollte zu hören sein. Im weißen Angesicht der Oberfläche lassen sich Formwille und Schnee gleichermaßen erkennen. Hier gilt, wer Spuren vermeidet, bleibt ungesehen. Nehmen wir ein Fenster und sein Gegenüber im nachmittäglichen Gespräch vertieft. Passgenau ist der Flur, die Pause zwischen den Dingen. Die Tür, durch die sie morgens ins Außen treten, wird abends nicht mehr dieselbe sein, während andere behaupten, sie hätten sich verändert. Als Ausgangspunkt dienen unsere zahlreichen Geländer und Handläufe. Händedruck erwünscht. Zwei langgestreckte Arme auf einer Tischplatte, wie Alleen durch eine Siedlung führen, Abzweigung bis in die Fingerkuppen, beweglich, veränderbar. Abschied und Ankunft vereint im festen Händedruck. Die dem Objekt innewohnende Flüchtigkeit wird sich als Vorteil erweisen. Musterstadt, eine Arbeit von Felix Mayer und Marie-Alice Schulz. Okay, und also das ist eine Zusammenarbeit, die jetzt im Hinblick auf ein Projekt, was ihr vorhabt, entstanden ist? Oder? Die hätte schon stattfinden sollen im Dezember und dann hatte ich Corona und dann konnte das nicht passieren und wird dann jetzt voraussichtlich im März sein. Genau. Wo? Im Kalletal. Im Kalletal? Im Kalletal. Das ist bei Bielefeld in der Nähe, ja. Genau, und da ist Yves Arquez vor, glaube ich, knapp einem Jahr auf so einen Hof gezogen, genau, und die hatten im Rahmen von diesem Mu-Sieg-Programm, was es vom Musikfonds gab, da genau so eine Veranstaltungs- Art kleines Festival mit mehreren Veranstaltungen, eben wo wir mit einer Installation teil gewesen wären, wenn nicht Krankheit gewesen wäre. Ach so, okay. Genau. Das kann aber jetzt nachholen. Wir holen das jetzt nach. Ah, super, okay, gut. Und die nächste Arbeit hat die auch damit zu tun, die wir gerade besprochen haben, dass die jetzt zu hören ist? Was wir gerade gehört hatten? Nee, was du? Die kommende. Ach so. Speicher. Das waren zwei Installationen, die wir im März letztes Jahr, da hatten wir dann zum ersten Mal nur zu zweit zusammengearbeitet, wir haben in größeren Gruppen auch schon, da hatten wir eine Installation in der Dosenfabrik in Altona gemacht und dann im Sommer in Thüringen, in Döschnitz, so ein kleines Dorf, das war Teil von der IBA in Thüringen, eine Art zweite Version oder eine Abwandlung davon gemacht und das Audio ist von beiden Versionen, der Text aber eigentlich nur von der zweiten. Ja. Okay. Wir hören rein. Gut. Um 5.30 Uhr startet der Nachbar sein Auto. Ein geheimer Staffellauf durchzieht das Dorf. Hört einer auf zu mähen, muss augenblicklich der Nächste anfangen. So bleibt ein konstantes Geräusch, das allen bezeugt. Hier wird gelebt. Vom Wald wird erzählt von den Chinesen, die ihn aufkauften und jetzt billiges Holz an IKEA verscherbeln, sodass hier der Holzpreis ins Unermessliche steigt. Wir denken an die Latten, wir wissen, es stimmt. Nur das mit China sollten wir googeln. Der Mann, der Salat anbaut, aber keinen Salat mag. Für die Schildkröten, sagt er. Derselbe Mann, der die Rechenmaschine seiner Frau aus dem Heimatmuseum abholt, aber keine Frau mehr hat. Wenn er in die Wolken blickt, sagt er, vielleicht sieht sie es. Am nächsten Tag stehen zwei große Salatköpfe in unserer Küche. Der Mann, der sich verabschiedet mit: Denkt an mich. Liste der Ausreden der Frau aus dem Ort. Erstens, auf dem Heimweg dann. Zweitens, ich kann den Hund nicht anleihen. Drittens, ich will erst mal gucken. Viertens, ich gehe nur noch kurz spazieren. Fünftens, wir trinken noch eins. Sechstens, Liste fortführen. Täglich werden es mehr. Neue Gesichter in Flur, Bad, Garten und Küche. Auch der Mann mit den Schildkröten bemerkt es. Gibt es hier ein Nest? Fragt er. Gehört ihr dazu? Fragt jemand. Und ich sage mal nein, mal ja. Gehört ihr dazu? Fragt der Filmemacher und steht vor den unverputzten Kabeln in der Wand, deren vielfältige Funktion niemand von uns zu erklären weiß. Stets wird auf den Nächsten verwiesen, der auch nicht weiß, aber weiß, wie man fragen könnte. Wir sind ein Kreislauf der Unwissenheit mit zwei Salatköpfen. Die ständige Ablenkung durch Rasenmäher zum Konzept erklären. Warum wachst du denn wieder Hier hat der Tisch eine Registriernummer. Idee. Dies auf die eigene Wohnung übertragen. Alle Gegenstände durchnummerieren, Listen anlegen, Aufkleber platzieren. Dreiecke, Rechtecke, dazwischen Lehm. In den Häusern dieser Region fand 1979 der große Kongress der Geometriologen statt. Dies ist, was sicher zu sagen bleibt. Ich hoffe, du konntest mich auch verstehen. Ein weiteres Hörspiel. Ist das jetzt ein Ausschnitt oder sind es abgeschlossene Stücke? Die sind so erstmal abgeschlossen. Wenn es jetzt da jemals nochmal eine nächste Version geben sollte, könnte auch sein, dass sie das nochmal irgendwie verlängert. Ja, schauen. Und wir haben entschieden gerade, wir bleiben bei den Hörspiel- oder Hörspielähnlichen Arbeiten von dir. Und du hattest jetzt ein neues vorgeschlagen, das mit Leonid Karlamov zusammen entstanden ist. Ja, das ging auch von ihm aus in dem Fall. Er hat den Text geschrieben und Gitarre gespielt. Und Iris Winnig und Boris Vogler haben den Text eingelesen. Und ich habe dann, das arrangiert und ein bisschen Synthesizer dazu gepackt. Mhm. Ja. Spielst also auch Synthesizer? Also spielen, dreht er halt irgendwie rum und kommt okay. halt irgendein Krach raus. Okay, hören wir uns den Krach mal an. Ein Termin nach dem anderen, laufend im Kreis der ewigen Einigkeit, als ob es noch niemals geschehen wäre. Verschwörerisch treffen sich die Augen zu viert in der Nacht. Jeder kennt sich damit aus. Es bleibt niemanden erspart. Das Gefühl, als ob du deinen Wein einatmest. Als ob aus deinem Kopf die Flügel wachsen. Wie schön ist es zu glauben, dass nicht alles umsonst war. Die Einigung über den möglichen Entschluss zur Verbesserung der Umstände in einen unverbindlichen Sachverhalt konnte unter einem unbekannten Vorwand nicht erreicht werden. Der Krieg hat die Welt erschüttert und es war uns nicht mehr möglich, das ursprüngliche Vorhaben zu verfolgen. Eine irrsinnige Existenz von elementarem Vergessen konnte niemanden überraschen, obwohl alle Verantwortlichen es taten. Die Logen in der Oper sind besetzt und du wachst auf der Bühne auf. Diese Überraschung verkraftet nicht jeder. In der nächsten Sekunde sitzt du schon im Flugzeug. Diese Flucht ist dein Leben. Paradox. Du kannst nicht schlafen, wenn du müde bist. Es liegt daran, dass Müdigkeit zu deinem Wachzustand geworden ist. Nur wenn du etwas überwindest, fühlst du dich lebendig. Du liegst in deinem Erbrochenen, aber zeigst keine Schwächen. Denn wenn nicht du, wer dann kann alle diese Zustände einordnen? Ende. Niemand will diesen Krieg aufhalten. Uns bleibt nicht mal die Hoffnung, denn wir haben endlich gelernt, sie als erstes zu töten. Eine Reaktion und Übermittlung ist zurzeit nicht möglich. Ohnmacht mit freundlichen Grüßen. Plötzlich kam der Krieg. Ein Gast, der mit falscher Entschlossenheit dein Zuhause betritt. Er ist höflich genug, um sich selbst zum Tisch einzuladen. Der Raum ist paralysiert und die Fenster sind zugewachsen. Dein Haus wird zu deinem Grab. In Panik suchen die Augen nach einem Ausgang. Der Gast beobachtet dich genau. Er legt seinen Hut ab. Sein Schädel ist offen. Er saugt. Als Kritik wird plötzlich ein Versteckspiel wahrgenommen, aber die Frage, warum das Versteck nach Kotze riecht, bleibt wie ein brennender Schmetterling. Präzise ist der abstrakte Hintergrund aller unauffälligen Handlungen. Tag und Nacht. Bis zum nächsten reduzierten Beitrag der obersten Regierungsebene arbeiten die nicht Begünstigten für die Stadt. Die Rampe für den nächsten Glücklichen ist schon vorbereitet. Es geht gleich nach oben. Yes. Wir haben es geschafft. Endlich können wir in unserer eigenen Nächstenliebe baden. Porno ist geil. Niemand muss es zugeben. Streck deine Waffen aus, sexy Motherfucker. Wir wollen unsere Demokratie nicht vermissen. Ende. Sonst muss man sich nicht wundern. Alles nimmt seinen Lauf und alle Dinge kann man kaufen, auch wenn sie teuer werden. Wir halten unsere Mäuler, weil uns nicht einfällt, was wir schreien könnten. Einige mutige flüstern, sonst ist Stille. Und so lieben wir unsere Demokratie. Demokratie ist unsere Braut. Sie gehört uns allen und jeder darf sie mal ficken. Unzählige Kinder werden geboren. Es müssen viele sein. Für den Krieg, für die Freiheit, weil das das Einzige ist, was wir haben. Krieg trifft jeden. Und dann, als ob und immer wieder und immer weiter Ekel. Das Netz und sein Werk unterstützt die Illusion einer Globalität. In Wirklichkeit werden wir alle alleine sterben. Castaneda musste nichts beweisen, um Recht zu haben. Die Sieger müssen lernen, ohne Beine zu marschieren und ohne Mund zu lachen. Und nochmal, niemand will diesen Krieg aufhalten. Die Wichtigen versammeln sich am runden Tisch, um ihren Tee zu trinken. Schweigend vollziehen sie das unheimliche Ritual. Wer denkt, es wäre eine Verschwörung, hat Unrecht. Die Karten waren schon immer offen. Transparenz ist eine Pflicht. Deswegen soll das Licht ausbleiben. Deswegen soll das Licht aus sein. Deswegen soll das Licht ausgemacht werden. Meine Damen und Herren, welche Freude. Wir haben uns versammelt, um die übrigen Fragen zu klären. Welche Fragen sind denn noch übrig? Warum schmeißen wir sie nicht einfach über Bord? Aber was ist denn mit dem Brot? Dieses Aber, immer wieder, spielen wir lieber. Akrobaten im Zirkus wissen, wie sie dem verehrten Publikum den Atem rauben. Die politische Akrobatik hat die eindeutige Aufgabe, den Menschen ihre Ressourcen zu nehmen. Schauen wir nach Norden, Westen, Süden oder Osten. Überall derselbe Zirkus. Zirkus der Toten. Der Clown im Sarg. Ist es nicht witzig? Alle lachen so häufig, dass die Bäuche platzen. Aus den frischen Wunden kriechen sie raus, die dunklen Wesen mit Krallen und scharfen Zähnen. Die fressen sich gegenseitig auf und legen die Eier. Die Komödie geht weiter. Sie darf nicht zu Ende sein. Die Bäuche müssen platzen. Aus dem Marmor ein Gesicht. Aus dem Marmor ein Gespräch. Wenn ich es so sage, kann mir keiner widersprechen. Die Tugend gehört dem Leser. Die sogenannten Oberhäupte tauchen ihre Schwänze ins Blut und glauben daran, dass sie dadurch groß werden. Was für eine Enttäuschung für alle. Es war alles umsonst. Hört ihr eure Kinder nicht schreien? Was macht ihr? Kuchen essen, gefüllt mit dem Gehirn eines Affen? Love is just a gift. Wir brauchen wieder einen Gott. Fuck! Wiederentdeckung eines Gebiets heißt alles verbrennen. Letztes Jahr war zu trocken. Jetzt sind alle dran. Die Schweine verlassen den Wald. Kann man die Zeit korrigieren? Windig ist es heute. Es ist kaum noch Luft da. Alles verbraucht. Fressen, verrecken. Fressen, verrecken. Fleischsalat mit Blutwurst. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Alle laufen im Kreis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na und? Jeder Soldat trägt die Schuld seines Generals. Mach dir nichts vor, du Hackfresse. Aus deiner blöden Fresse wird Hack gemacht. So wirst du liegen, im Dreck. Halt die Luft an. Du hast nur noch einmal zu atmen. Ton aus. Ton aus. Ja. Aktuelles Hörstück. Das ist irgendwie eigentlich ziemlich genau ein Jahr alt, ja. Ah ja, okay. Ja. Und wurde das irgendwann in Zusammenhang aufgeführt sozusagen, oder? Nö, das war irgendwie so eine reine, weiß ich nicht, ich sage immer Schreibtisch, aber ja. Okay, gut. Wir kommen jetzt weiter zu deinen installativen Arbeiten wahrscheinlich, oder so, das hast du ja, war das letztes Jahr, vorletztes Jahr war das bei Blood Edges, ne? Das war eine größere Arbeit, die auch ganz schön aufwendig war sozusagen. Mhm. Ja, vielleicht kannst du sie beschreiben, das ist ja nicht so einfach, sich das vorzustellen. Ja, das war also irgendwie auch eine Dosentelefonarbeit und vielleicht war das so der Versuch, ein riesengroßes Telefon zu bauen und die Möglichkeit zu schaffen, quasi in die Dose, in das Telefon reingehen zu können. Da hatten wir in der Kesselhalle im Kraftwerk Bille einen Raum gebaut, der dann von 4 Seiten von 4 MusikerInnen, das waren Birgit Uhlherr, Christian Kultgeb und John Hughes und ich habe auch gespielt. Wir waren verbunden über verschiedene Telefone, verschiedene Dosentelefone, also mit verschiedenen Materialien, weil es einen ziemlich starken Unterschied macht, was man als Übertragungs Material benutzt, also es waren irgendwie Nylonfäden, dann ganz klassisch die Paketschnur und verschiedene Drähte, die eben alle einen sehr unterschiedlichen Effekt oder Veränderungen irgendwie beim abgespielten Material bewirken. Also waren wir, jeder von uns hatte quasi eine Wand des Raumes, die er bespielt hat, und in diese Wände waren eben die sozusagen Empfängerdosen eingelassen und das Publikum konnte dann eben in diesem Raum das verfremdete Material hören, und wenn es aus dem Raum raus ist und in der Halle rumspaziert ist, konnte es uns beim Spielen beobachten und so quasi den unverfremdeten Klang hören. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, es war eine tolle Installation, die da im Kesselhaus war, und auch dieser Unterschied. Also drin war eine ganz spezielle Atmosphäre. Gut, es ist natürlich ein geschlossener Raum gewesen. Ich weiß nicht, wie groß war der? 12 Quadratmeter, 14 Quadratmeter und so. Und die Übertragung war eigentlich, also wenn man nahe rangegangen ist, hat man sie sehr gut hören können. Und wenn man so sich in den Raum mehr so in die Mitte des Raums begeben hat, hat sich dann das alles so auch so ein bisschen gemischt und kam eine ganz eigenartige Atmosphäre zustande. Und draußen war es natürlich ganz anders. Man konnte sich bewegen und speziell gucken, wie jede Musikerin, jeder Musiker damit umging und die Übertragung sozusagen ausgelöst hat durch das Spielen des Instruments. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Es waren ja Chris Kultkap und John Hughes spielen ja Kontrabass, Birgit Ulher und spielt Trompete und du Posaune. Das sind ja auch ganz vom Ansatz ganz unterschiedliche Instrumente, die dann da drin zu hören waren. Und jetzt hören wir eine Aufnahme von dem Raum, oder? Ja, von aus dem Raum raus. Okay, bin gespannt. Transmit Me von der gleichnamigen Installation von Felix Mayer von Juni 2022. Okay. Die Halle ist jetzt, glaube ich, da ist nicht mehr zugänglich, ne? Da kann man nichts mehr machen. Ja, leider. Leider. weiß gar nicht, ob da jetzt überhaupt was passiert oder ob die jetzt nur auf den Investor wartet, der da irgendwie was passieren lässt. Naja, gut. Okay. Jetzt eine Aufnahme von dir vorgeschlagen vom letzten Jahr. Vielleicht kannst du noch kurz das Konzept beschreiben. Die ursprüngliche Idee war, dass die MusikerInnen eigentlich unmittelbar vor dem Spielen dann sich selbst quasi Spielanweisungen aufschreiben auf kleine Zettel, die dann zusammengefaltet werden und in den Topf geschmissen und eben dann von diesem Losverfahren in Zettel ziehen, so quasi inspiriert oder irgendwie, das ist irgendwie die Grundidee. Und jetzt auch nicht nur rein Text so, sondern das ist einfach komplett offen. Da kann auch eine Zeichnung drauf oder ganz frei assoziativ auch. Und in der Aufnahme, die wir jetzt gleich hören, war das dann nochmal erweitert, dass das Publikum am Eintritt als quasi Eintrittskarte, keine Ahnung, das Publikum eben die Anweisungen schreiben musste, die wir dann ausgeführt haben, ja. Und das Wir, das war damals Dong Zhu, Luise Volkmann und das EMN-Trio sozusagen mit Christoph Funabashi, Felix Mayer und Heiner Metzger. Und das war im Juni, auf jeden Fall letzten Jahres, im Rahmen von Blood Edges, das Konzert, das du organisiert hast. Wir haben jetzt noch gar nicht so viel gesprochen über Sonopol. Sonopol gibt es wie lang schon, die Konzertreihe? Ich glaube seit 2017. 2017, ja. Glaube ich, ja. Und das hast du so ganz initiativ von dir aus angefangen? Oder? Ich hatte das mit Pia Abzieher damals. Ach so, okay. Zusammen eigentlich angefangen und da war auch Leonid, der hatte dann ursprünglich immer eine Ausstellung auch gemacht, Leute da eingeladen und wir hatten dann zur Eröffnung eigentlich ein Konzert veranstaltet. Ach so, Kultur okay. Der Vettel, den es auch nicht mehr gibt. Mhm, ja. Ah ja, gut. Ja. Und das war dann so eine ist eine Konzertreihe. Du hast ja vor kurzem am 31. Januar ein Konzert veranstaltet in der Hörbar mit, den Namen habe ich jetzt irgendwie vergessen, ein Ensemble aus der Schweiz. Forbidden Color hieß die. Forbidden Color, genau. Ganz interessant. Wollte ich eigentlich auch mal Tracks, ich wollte mal Tracks spielen von denen. Kann ja noch passieren. Okay, jetzt hören wir die Aufnahme vom letzten Juni mit EMN Dong Zhu und Luise Volkmann, die da als Musikerin beide eingeladen waren. Eine Aufnahme vom letzten Blurred Edges Festival aus der Reihe Sonopol, ein Zusammenspiel von, ja, das waren, glaube ich, alle Musikerinnen, die da aufgetreten sind. Und jetzt ein Ausblick auf dieses Jahr. Da steht, spielst du gar nicht selbst mit bei dem Sonopol-Konzert, sondern hast eine Veranstaltung konzipiert oder vereinbart mit 3, 4 Turntable-Musikerinnen. Drei, okay. Das sind? Das sind Vinyl, Terror und Horror aus Dänemark und Ignaz Schick. Und die kennen sich schon oder arbeiten die jetzt nicht zusammen? Das weiß ich aber. Ich nehme an, dass die sich schon kennen, ja. Aber das weiß ich nicht, aber. Achso, aber es ist nicht gedacht, dass die jetzt zu dritt zusammen. Das nicht, nee. Also es wird zwei Sets geben, genau. Okay. Und das ist auf der Stubnitz. Der Stubnitz. Das bleibt dabei. Ja. Okay. Weißt du schon einen Termin? 12.6. Okay. Das ist irgendwie ein Wochentag, glaube ich, ne? Mittwoch, das, glaube ich. Achso, okay. Gut, und es gibt aber auch eine Zusammenarbeit, die schon, wie du gerade sagtest, so ein bisschen älter ist. Ich glaube, das ist 3 Jahre schon her, ja. 3 Jahre schon her mit Ignaz Schick, okay. Woraus noch was entstehen könnte, wird vielleicht. Es war die Idee, dass das eine Kassette gibt, ja. Und das ist, das seid ihr zusammen, also Ignaz Schick und du. Ignaz Schick ist sicher den meisten bekannt als Turntable-Musiker, der in Berlin sehr aktiv ist und auch sonst wo. Und ja, wir hatten auch mal bei Club Katarakt, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 4 Jahre oder so, zusammengespielt. Und jetzt ein Duo, Felix Meyer und Ignaz Schick. Okay, ein kurzer Ausschnitt und ein, ja, theoretisch könntest du ja bei dem Konzert auch mal spielen. Ich spiele ehrlich gesagt nicht gerne in meiner eigenen Reihe. Nee? Nein. Ist es so eine komische Doppelrolle oder warum? Schon, ja. Ja? Ja. Ach so, okay. Ja, ein bisschen nachvollziehen kann ich das. Okay. Okay, gut, wir gehen weiter zu einem Sand-Song. Was hat es damit auf sich? Das war gedacht eigentlich als Zuspiel für ein Stück, was dann ich nie realisiert habe. Auch vielleicht, weil das fast schon zu viel ist für ein Zuspiel so. Und was damit jetzt irgendwie so passiert, weiß ich nicht. Ist, die Idee, das auch vielleicht bei einer bei sowas Installativem, Performativem, das ist irgendwie so eine Art Live-Radio-Soap-Sache werden mit Dörte Habekost und Elena Friedrich Ende April und bei Blood Edges wird es auch eine Version davon dann nochmal geben. Vielleicht passt das da ganz gut rein, so, ja. Mhm. Und kannst du was uns über die Entstehung, also Sandsongs, hört sich jetzt so haptisch an, Sand rieseln und... Ja, das ist irgendwie vielleicht auch ein bisschen ein Grund, warum ich es dann verworfen habe. Da war die Idee irgendwie so, einfach mit Schallplatten Singles auf Schleifpapier in unterschiedlicher Körnung so zu spielen und ich weiß auch nicht, ob ich so das nicht so ein bisschen zu destruktiv dann finde. So, genau, aber daher der Titel auch. Und die Idee war dann über diesem Zuspielpart eigentlich ausschließlich auch Schallplatten zu verwenden. Und ich habe mir nicht angemaßt, so jetzt einen auf Scratchen und diese Geschichten da zu machen, sondern es ist eigentlich hauptsächlich verschiedene Geschwindigkeiten und viel auch rückwärts abgespielt und teilweise dann habe ich einen zweiten Tonarm noch dazu gespielt, gestellt, also dieselbe Platte mit zwei Tonabnehmern abgenommen und viel dann editiert auch, aber auch keine Nachbearbeitung jetzt oder also dass da digital irgendwelche Effekte werden oder so, aber halt, ja, weiß ich nicht, geschnitten und arrangiert so ungefähr. Mhm. Ja. Gut, das ist ein längerer Track. Wir werden den nicht ganz ausspielen können, weil er über 30 Minuten lang ist. Aber ich kann jetzt schon ankündigen, die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass Electronic Jam nachher nicht auflegen wird. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht drüber Bescheid, ob sie das vorhaben. Und sollte Electronic Jam nicht kommen, dann wird ab 0 Uhr die Klingding der Klingding-Nachtclub zu hören sein, wo dann alle Stücke nochmal gespielt werden in aneinandergesetzter Reihenfolge und da ist dann die ganze Version von den Sand-Songs zu hören und falls Electronic Jam kommt, wird es erst um 2 Uhr starten mit der Klingding-Nachtschleife, aber wer sich ein besonderes Vergnügen gönnen will, kann sich die Zeit schon nehmen und was weiß ich, Getränke bereitstellen, dass das auch gemütlich wird. Okay, und nochmal kurz, ja, wir sind jetzt schon in der letzten halben Stunde, noch nicht ganz, ja, in der Klingding-Sendung. Klingding-Sendung gibt es auch als Podcast, die wird so in 3-4 Tagen spätestens als Podcast abrufbar sein und dann nochmal, kann die Folge nochmal gehört werden oder auch die früheren Folgen, die letzte mit Jana de Treuer und ja, aus dem Dezember Pick Up the Drags und die verschiedenen anderen, das glaube ich, ganze jetzt mittlerweile, diese Sendung wird wahrscheinlich der 10. Podcast werden und sonst Informationen über Klingding unter www.hierunddazusammengeschrieben mit einem R, hierunddaa.de oder .com / Kategorie Radio. Das findet sich auf jeden Fall und jetzt hören wir Sand Songs. Okay, das war ein großer Ausschnitt aus Sand Songs, eine Arbeit von Felix Mayer mit Grammophon und Bearbeitung von Platten. Platten, genau. Nee, Grammophone sind beim nächsten. Ach so, beim Stück. Nächsten. Genau. Okay, gut, aber du hast Platten verwendet. Ja, sozusagen. Ja. Ach so, und beim nächsten sind es tatsächlich Grammophone, also so diese mit den Schalltrichtern, oder? Auch, ja. Ja? Ja. Wo hast du die aufgetrieben? Ich war Ende 21 in St. Georgen im Schwarzwald, 6 Wochen auf einer Residenz. Und dort gibt es gibt's ein Phonomuseum, weil es 2 Hersteller von Grammophonen und Schallplattenspielern dann auch dort gab. Und war dann da mehrmals in diesem Museum und fand diese Gerätschaften sehr spannend und habe die nicht ganz alle, aber einen Großteil davon aufgenommen und fand vor allen Dingen diese so quasi Nebenprodukte der Musikwiedergabe, also die ganzen Mechanikgeräusche irgendwie auch sehr spannend. Mhm. Genau, ja. Achso, deshalb heißt es auch Inside You. Ja. Okay. Okay, dann eine Aufnahme aus dem Grammophonmuseum sozusagen oder Schallmuseum oder wie nennt sich das? Das heißt, nennt sich Phonomuseum. Phonomuseum. Genau, okay. Und die haben Grammophone und Phonographen auch. Genau, und im Stockwerk drüber gibt es unzählige Kuckucksuhren. auch, ja, ist auf jeden Fall, wenn man in der Gegend, in der auf der Ecke mal ist, schon lohnenswert. Und wo ist es genau? In St. Georgen, im Schwarzwald, ja. Ah ja, gut. Mhm. Gut, und das nächste hat jetzt, obwohl es Schalldose heißt, hat es aber nichts mit den Dosentelefonen zu tun. Nee, genau, der, also doch ein bisschen auch, aber also der Tonabnehmer beim Grammophon, der heißt Schalldose. Okay. Und das war die Arbeit, die ich während dieser Residenz gemacht habe. Da hatte ich so die Idee, so ein Äquivalent zur Ansichtskarte in akustischer Form irgendwie zu machen und wollte eben so diese Region da vielleicht irgendwie ein bisschen dokumentieren und eben auch diese Musikwiedergabegeräte so und habe das dann in so eine Konservendose reingepackt, die einen kleinen Piezo-Lautsprecher drin hat und sobald man dann das Stromkabel unten in die Dose einsteckt, spielt dann dieses Stück ab. Ja. Ah ja, okay. Genau. Gut, das hören wir jetzt. Gut, eine Arbeit mit Grammophon und der Schalldose des Grammophons. Und ja, wir sind schon so gut wie am Ende. Fünf Minuten, sechs Minuten haben wir noch. Jetzt hören wir den Anfang einer noch längeren Arbeit, die fast 50 Minuten lang ist. Und der Titel hat Side Effects. Das hatte ich schon mal ein bisschen reingehört. Das ist eine Auseinandersetzung mit der Situation, die sie eingestellt hat während der Corona-Zeit. So habe ich das irgendwie empfunden. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und gab es da einen Anlass, wo ihr das so zusammengestellt habt, die Elemente? Oh Gott. Ja, das war halt auch einer von diesen Musikfonds-Stipendien, die es da gab. Und ich habe... für mich war das alles gar nicht nur so negativ, weil ich in der Zeit dann angefangen habe, diese Installationssachen zu machen, einfach weil es nicht möglich war, Konzerte zu machen. Und also hatte für mich so positive Nebeneffekte auch. Und ich mich hatte interessiert, ob das vielleicht anderen Leuten auch so ging und einfach auch wie die... wie diese Einschränkungen oder das Nichtmöglichsein des Konzertlebens und so, die was das mit den Leuten gemacht hat, wie die das empfunden haben, wie das vielleicht von Stadt zu Stadt auch ein bisschen unterschiedlich die Szenen betroffen hat. Und hab dann da befreundete MusikerInnen interviewt zu und dachte von denen dann Material zu bekommen und aus dem dann was zu basteln als so wie quasi so ein Substitut für die Konzerte, die nicht stattgefunden haben, habe dann am Ende aber das recht wenig gemacht und die Sachen eigentlich eher im Original stehen gelassen. Ja, genau. Mhm. Ja, gut. Und daraus ist dann diese Arbeit entstanden, die dann in einem Zusammenhang vorgestellt wurde, oder? Nee, die gibt es einfach auf meinem Bandcamp. Ach so, okay. Ach so, du hast einen Bandcamp-Account, du kannst praktisch diese Arbeit kaufen oder anhören. Je nachdem. Ja. Oder beides. Ich glaube, für 1 Euro. 1 Euro, okay. Das ist ja nicht so eine große Hürde. Okay. Ja. Ich glaube, man kann sie auch sonst anhören. Also. Ja, Bandcamp, ja. Klar, kann man immer anhören, aber willst vielleicht immer dabei haben oder je nachdem. Mhm. Okay, gut, dann hören wir das an. Und ja, die Zeit ist dann wirklich schon fortgeschritten. Ja, wie gesagt, den sieht nicht so aus, als würde Electronic Jam auflegen heute. Das heißt, es gibt dann nach 0 Uhr den Klingling-Nacht-Loop und da sind dann nochmal alle Stücke im Ganzen zu hören. Auf jeden Fall auch das, was wir jetzt, wo wir jetzt nur 3 Minuten hören, die Side Effects, von denen wir gerade gesprochen haben. Now to bring people back mm-hmm. in the venue. Gut, ich glaube, wie alle habe ich dann einfach erstmal keine Konzerte mehr gemacht. First, it was kind of a shock. It was kind of like a little bittersweet because it was amazing that I was doing all this work, but I think somewhere in my mind I had hopes of it being performed. Sachen gemacht als Musik, für mich um meine Ringe gekümmert und so Sachen und das Haus. years and 2.5 years the COVID killed everything. But yeah, now I think I'm adjusted to this world. I was always interested in sound installations and videos before, but I didn't have the time to work with it. And so this was also a chance to explore new fields. I mean, there was the reaction, of course, with the digital part, the digital streaming things, but there were also like other tryouts of concerts, and personally like them better. Because there were no concerts, you couldn't meet other musicians, and there was no exchange. I really felt isolated during this time. It was called Bo Biennale, this festival, and actually the festival was supposed to be cancelled. And then they found out that the reason why it should have been cancelled was that the audience were not supposed to leave their houses and to gamble for a concert in a public space. But it was not forbidden to have live music at that time outside. So actually they ordered a track with a Hubwagen. I don't know that in English. Like a track that you use for construction work. I was actually standing on that, and other musicians did that too. And then actually you could lift up the musician in front of the window or balcony of the people and play a concert really like personally for those people. And this, of course, it was kind of a huge attraction. People would stand on the floor also and watch it, and it was pretty high. So it was pretty exciting to do this, but I really love that this spirit of, okay, we're gonna make it happen and we're gonna find a solution actually. And then also, of course, you meet interesting people. You meet the guy who's renting this track, who has usually nothing to do with music and stuff like this. Ich habe viele Konzerte, so Hauskonzerte gemacht, nur für einen Haushalt zum Beispiel. Habe ich in der Stadt, wo ich wohne, gemacht, in Freiburg. So einen kleineren Rahmen, das habe ich ein paar Mal gemacht. Und das fand ich eigentlich ganz nett und ganz cool, weiter Live-Musik machen zu können. Und für Menschen, die sich auch darauf freuen, vom Publikum, die uns empfangen haben und irgendwie uns unterstützt haben und alles, was wir halt auf dem Konzert erleben, aber halt einen kleineren Rahmen mit weniger Menschen. Das war eine erste Sache, die ich gemacht habe, und zwischen zwei Lockdowns habe ich auch angefangen, mit einem Freund so Fahrradtournees zu machen und auch nur mit Hauskonzerten, also nur im privaten Rahmen, weil die öffentlichen Orten entweder gar nicht veranstaltet hatten oder zwischen diesen zwei Lockdowns voll besetzt waren mit all den Konzerten, die abgesagt wurden, und es gab irgendwie auf der öffentlichen Szene gar nicht mehr so viel Möglichkeit, sage ich mal, und deswegen haben wir dieses Format gemacht mit Privatkonzerten und so Fahrradreisen, mit Fahrradreisen. Das hat auch alles Sinn gemacht, ne? Nicht nur auf einer Covid-Ebene oder Pandemie-Ebene, sondern auch auf einer ökologischen Ebene und auch so Kontaktebene. Die Menschen haben uns dann irgendwie viel familiärer empfangen und haben so viel selbst organisiert, und das hat ganz gut gepasst, ja. Ja, zum Schluss der Sendung hörten wir Side Effects, eine Arbeit von Felix Meyer zu den Eindrücken und Auswirkungen der Corona-Pandemie Pandemie auf das Leben der Musikerin, die er interviewt hat, dazu. Und damit endet auch die Klingling-Sendung. Electronic Jam liegt offensichtlich nicht auf. Das heißt, jetzt können wir gleich überswitchen in die Nachtschleife, die schon vorher währenddessen gelaufen ist. Das heißt, es geht dann so zu... Die ist jetzt ungefähr 2 Stunden gelaufen. Kann sein, dass wir Draw a Note nochmal hören, das Stück, was wir vorher angespielt haben mit EMN und Luise Volkmann und Dong Zhu. Ja, wunderbar, Felix, dass du ins Studio gekommen bist. Vielen Dank. Gerne. Und wir hören sowieso noch mehr voneinander und kriegen mit, was wir machen. Es ist ja Blood Edges und da wird einiges auch stattfinden, an dem du beteiligt bist. Und ich werde einige Sendungen machen, die im Vorlauf und im Nachlauf die Musik vorstellen oder dann dokumentieren. Und die nächste Sendung wird vorproduziert. Wahrscheinlich wird es eine Wiederholung werden, vielleicht von der heutigen Sendung. Das ist mir noch nicht ganz, habe ich noch nicht ganz entschieden. Sonst Informationen über die Sendung, die Klingling-Sendung, gibt es unter www, kann man auch weglassen, hierunda.com/Kategorie, auf Englisch Category, /Radio, und da sind die ganzen Sendungen dokumentiert und ist auch der Link oder die Abspielmöglichkeit für den Podcast, also für die konservierte Sendung, die dann zu jeder Zeit und zu jedem Ort überall abspielbar ist als Podcast. Ja, nochmal vielen Dank und wir hören weiter voneinander und jetzt switchen wir über in die Nachtschleife. Ich wünsche weiter anregendes Hören.